Der Islam, das passt schon, das ist ja nicht viel anders wie das Christentum. Es ist ja ungefähr das gleiche Problem. Das ist, finde ich, ziemlicher Bullshit. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin der Simon vom Kanal OpenMind. Unser heutiges Thema ist Geert Wilders, der Leiter der Partei für Freiheit in Niederlanden. Vor kurzem wurden zwei Interviews von Geert Wilders veröffentlicht, von ARD und vom konservativen Online-Videoportal oder YouTube-Kanal Rebel Media aus Kanada. Ich finde diese Interviews ganz interessant, weil über Leute wie Geert Wilders, sogenannte Rechtspopulisten, momentan viel diskutiert wird, aber es wird immer sozusagen hinter dem Rücken diskutiert. Eigentlich werden diese Leute einfach die ganze Zeit gebasht von, sage ich mal so, Mainstream- oder Leitmedien. Und ganz selten kann man diese Leute tatsächlich zuhören und tatsächlich erfahren, was sie genau meinen und was genau sie wollen. Ich muss jetzt sagen, also ich habe mir dieses eine Video jetzt von ihm angeguckt und in diesem Video selbst muss ich sagen, da war jetzt nicht, fand ich, waren jetzt keine so extrem krassen Aussagen, wo man irgendwie so denkt, boah, ist der denn völlig verrückt? Von dem her könnte es sein, dass das ein bisschen überzogen wird von den Medien, aber ich habe andererseits jetzt mich mit diesem Kandidaten jetzt nicht so krass beschäftigt. Ich weiß nicht, ob der irgendwie außerhalb dieses Interviews irgendwelche krassen Aussagen gebracht hat, denen ich widersprechen würde. Eine Sache, wo ich weiß, was er gemacht hat, ist, dass er gegen eine Legalisierung in Holland und ja, und da bin ich natürlich dagegen. Also, das ist ja vor allem besonders schade, weil ich glaube, das Parlament ist gerade kurz davor, Cannabis in Holland zu legalisieren. Und wenn er gewählt werden würde, würde das nicht in Kraft treten wahrscheinlich. Und deswegen bin ich schon prinzipiell gegen ihn, allein wegen dieser Sache. Und wenn er bei diesem Punkt schon so daneben ist, denke ich, dass der in anderen Punkten vielleicht auch nicht immer so den richtigen Punkt trifft, so. Also leider hat er dieses Thema in den beiden Videos nicht erwähnt. Ich muss sagen, die beiden Videos überschneiden sich ein bisschen. Eigentlich sein Hauptpunkt oder einer seiner Hauptpunkte ist seine Haltung gegen die EU. Zuallererst sind wir kein souveräner Staat. Ich glaube, dass wir unsere nationale Souveränität an eine Institution abgegeben haben, die sich Europäische Union nennt. Ich liebe Europa, aber ich bin sehr gegen die Europäische Union. Zum Beispiel entscheiden wir nicht mehr über unsere eigene Politik, wenn es um Immigration geht, Finanzen oder Banken. Ich will versuchen, unsere nationale Souveränität und Unabhängigkeit zurückzubekommen. Lassen wir doch das niederländische Volk, die Regierung und das Parlament wieder über das eigene Schicksal entscheiden. Als Wirtschaftsgemeinschaft hat die Europäische Union wirklich mal sehr gut angefangen. Und dann hat sie sich zu einem politischen Gebilde entwickelt. Die Europäische Union hat uns den Nationalstaat gestohlen, die Souveränität, sowohl die politische als auch die wirtschaftliche. Und so haben wir unsere Identität verloren. Und wenn man nicht weiß, wer man ist, weiß man auch nicht, was man nicht ist. Ich will das Selbstbewusstsein, die Unabhängigkeit und die Souveränität unseres Volkes zurückgewinnen. Und ich bin sicher, dass man dann auch wieder Kontrolle über die eigene Einwanderungspolitik bekommt. Also prinzipiell würde ich sagen, dass ich schon eher pro EU bin. Prinzipiell die Idee, dass man so mehr globale Politik betreiben soll, finde ich jetzt nicht schlecht. Und ich glaube, er übertreibt auch ein bisschen, dass man so komplett die Souveränität so abgibt da durch die EU. Also es ist, finde ich, dennoch alles sehr individuell, was die Länder so machen können, sozusagen, oder wie siehst du das? Ich verstehe seinen Punkt, vor allem den Punkt über die Grenzen. Aber ich weiß nicht, welche Alternative soll er sein? Sollten die Niederlanden einfach aus der EU austreten? Das ist ein sehr kleines Land. Können Sie Hey, was, ja, weiß nicht, ich haben bin Sie da der. Armee? Bin mir nicht sicher, ob Sie genug Soldaten haben, um Ihre Grenzen überhaupt zu schützen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber Was, worüber Holland ich, sollte nicht aus der EU austreten. Wie gesagt, diese Souveränität, das ist auch so, finde ich, ein bisschen plakativ, weil es gibt ganz wenige Länder überhaupt in der Welt, die wirklich komplette Souveränität hat oder Souveränität haben. Vielleicht Amerika und weiß ich nicht, China, alle anderen Länder, vor allem kleine Länder wie Holland, die sind wichtig, es ist ein wichtiges Land, aber ein relativ kleines Land. Ich weiß nicht, in welcher Konstellation sie dann souverän bleiben und was ist dann Souveränität im 21. Jahrhundert, wenn alles so vernetzt ist und alle so aufeinander angewiesen sind. Das sehe ich momentan eher so wirklich populistisch, diese Rhetorik. Aber ich verstehe, warum diese Rhetorik funktioniert, denn über Islam sagte das Folgende. Masseneinwanderung und die mangelnde Forderung an Einwanderer, sich zu integrieren oder anzupassen, das ist tödlich für jede Gesellschaft. Wenn man nicht stolz ist auf sich selbst und die Menschen dazu bringt, sich anzupassen, damit unsere Werte zu ihren Werten werden, damit sie sich nicht an die Scharia, sondern an unsere Verfassung halten, keine Terroranschläge verüben, Frauen zu Hause einsperren und sie nicht arbeiten lassen und so weiter, dann werden wir unsere Identität verlieren und all das, was wir sind. Und deshalb. Aber als Ihre Anhänger fragten, wollt ihr mehr oder weniger Marokkaner? Da haben Sie nicht gefragt, wollt ihr mehr oder weniger radikale Islamisten? Sie haben Marokkaner gesagt. Das ist doch eine völlig andere Botschaft. Aber die Menschen haben verstanden, was ich meinte. Fragen Sie sie. Bei uns sind die Marokkaner die größte Gruppe unter den Minderheiten. Und in den Niederlanden weiß jeder, dass Marokkaner in allen Statistiken überrepräsentiert sind. Von den jungen Marokkanern unter 22 Jahren sind 60% schon mindestens einmal von der Polizei verhaftet worden. Ihr Anteil ist 22 Mal höher als der Durchschnitt, wenn es um Straßenkriminalität geht. Wir haben ein Problem mit, naja, nicht nur mit Marokkanern und nicht mit allen Marokkanern, aber mit Marokkanern, genauso wie mit anderen Minderheiten mit islamischem Hintergrund. Ihre niederländische Verfassung garantiert die Religionsfreiheit. Sie gehen aber immer auf den Islam und die Muslime. Stehen Sie im Widerspruch zu Ihrer eigenen Verfassung? Diese Debatte habe ich sehr oft im niederländischen Parlament geführt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass der Islam als Religion verkleidet ist. Er hat ein heiliges Buch, einen Tempel, Gläubige. Aber in Wirklichkeit ist es keine Religion, sondern eher eine Ideologie, eine totalitäre Ideologie. Deshalb glaube ich, dass unsere Verfassung nicht auf etwas anwendbar ist, das als Religion verkleidet und eigentlich mehr eine Ideologie ist als eine Religion. Was die Marokkaner angeht, ich bin prinzipiell gegen Political Correctness und ich weiß jetzt nicht, ob seine Zahlen stimmen, aber wenn es stimmt, dass quasi mehr unter Verbrechen Marokkaner übermäßig hoch vertreten sind, dann ist es auf jeden Fall ein Problem, was man bekämpfen sollte. Da sollte man nicht irgendwie so sagen, oh, das ist aber offensive. Fakten sind Fakten. So. Was seine Kritik am Islam angeht, da kann ich ihm schon teilweise folgen. Ich finde, von den Linken wird, finde ich, das Thema Islam immer oft ein bisschen zu klein geredet und sagt, man sagt so, ah ja, der Islam, das passt schon, das ist ja nicht viel anders wie das Christentum, es ist ja ungefähr das gleiche Problem, das ist, finde ich, ziemlicher Bullshit, weil wenn man, ich glaube, es gibt auch irgendwie so Umfragen unter Muslimen und ich glaube, so ein Viertel von Muslimen hat irgendwie so tatsächlich fundamentalistische Ansichten. Sagen wir mindestens ein Viertel und ein Viertel wären schon viel zu viel. Ich will ein bisschen, glaube ich, die Logik vom Wilders erklären. Er ist definitiv gegen Islam. In seinem Programm steht sogar das Verbot vom Islam. Aber eigentlich ist dieses Verbot verfassungswidrig, weil Islam eine Religion ist. Und es ist verfassungswidrig, eine Religion verbieten zu lassen. Deswegen, aus diesem Grund, sagt er, dass Islam keine Religion ist, sondern Ideologie. Und eine Ideologie darf man verbieten. Ich glaube, jede Religion ist Ideologie. Christentum ist auch Ideologie. Ich glaube, es geht einfach darum, wie aggressiv diese Religion ist. Ich glaube, vor 6 Jahrhunderten war Christentum genauso radikal wie jetzt Islam. Die Muslime oder viele Muslime hassen die anderen Leute, nur weil sie keine Muslime sind. Das ist im Prinzip kurz erklärt. Und das ist tatsächlich kein Problem. Aber ob es tatsächlich mit einem Verbot lösen könnte, Finde ich auch schwierig. Es gibt ja auch so viele YouTube-Videos aus Deutschland, wo so radikale Muslime irgendwie so Werbung machen und dann irgendwie so wirklich so die Message verbreiten, du bist ein schlechter Mensch und kommst in die Hölle und wenn du kein Muslime bist und so, das ist schon erschreckend und das ist auf jeden Fall ein Problem. Man muss generell die Leute, finde ich, ein bisschen von der Religion wegbringen. Also ich muss dir auf jeden Fall recht geben, auch in der Sache, so die meisten Religionen überschneiden sich auch mit Ideologien, so das ist so eine schwimmende Grenze. Ich bin generell gegen Verbote, sei es Ideologien oder Religionen, denn das radikalisiert ja die Leute nur noch mehr. Ich finde es auch total lächerlich, wenn irgendwie deutsche Parteien das Verbot von der NPD fordern oder sowas, weil quasi, wo gehen dann die Stimmen von der NPD dann hin? Und wenn man den Islam verbieten würde, das würde auch wirklich noch viel mehr die Extremisten provozieren. Gut, ich will noch zwei Punkte kurz besprechen, die im ARD-Interview nicht erwähnt wurden, aber bei Rebel Media schon. Es ging um die Haltung von Mainstream oder von der Elite zu diesen Parteien. Well, here's what I'm worried about, is as the courts and the media and the politicians and the police say you're not allowed to criticize, as they drive people out of the establishment, if people can't express themselves politically, if they can't see success, I'm worried that people will go to violence. People might even return to fascism that Europe saw 80 years ago. I'm worried that by marginalizing good faith critics, leftists are actually creating a worse response to radical Islam. Donald Trump is peaceful. Nigel Farage is peaceful, Marine Le Pen is peaceful, Frau Kapp, you're peaceful. If people can't have a peaceful solution, is there a risk of violence? Well, you know, that's why they should cherish us. Because, as you rightfully said, if people like my party or the UK party or Le Pen's party, if they would not be there, what would be alternative? At least we are canalizing in a democratic, non-violent way. Dass sie so momentan so gegen solche rechten Parteien sind, dass es zur Marginalisierung dieser Parteien führt, was eigentlich ziemlich schlimm ist, und gleichzeitig wird auch die Meinungsfreiheit dadurch auch begrenzt. Wie du hast schon erwähnt, politische Korrektheit wird momentan eher zur Begrenzung der Meinungsfreiheit ganz oft benutzt. Und das sehe ich auch als Problem, und Wilders sagt darüber ganz offen, und da muss ich ihm leider zustimmen. Da muss ich ihm auch zustimmen, also Political Correctness ist ein Problem. Und da hat er auch erwähnt, sondern der Journalist von Rebel Media, Ezra Levant, dass eigentlich solche Parteien momentan nicht so aggressiv sind. Obwohl sie sehr aggressiv dargestellt werden, sind sie an sich nicht so aggressiv, die sind keine Nazis. Ich finde die radikale Linken momentan viel, viel aggressiver als diese Parteien. Aber diese Marginalisierung und diese Ausschließung dieser Parteien könnte dazu in der Zukunft tatsächlich führen, dass sie tatsächlich radikaler werden. Vielleicht kommt wirklich eine neue Generation von diesen Rechtspopulisten, ein neuer Wilders, der tatsächlich viel, viel aggressiver wird. Ja, also ich würde auch sagen, dass die meisten solche Parteien nicht so radikal tatsächlich sind, wie man sie in den Medien darstellt. Obwohl ich also trotzdem so quasi ihnen meistens wahrscheinlich nicht übereinstimme mit deren Ansichten. Und was denkt ihr? Findet ihr die Haltung von Geert Wilders angemessen? Oder seid ihr komplett gegen ihn und gegen Rechtspopulisten? Oder glaubt ihr, dass er mit den meisten Dingen recht hat? Schreibt es in die Kommentare. Dankeschön. Ciao. Maximum Peace.